Ich habe als Arzt gewiss viel Leid gesehen. Aber selbst die entsetzlichsten Krebsgeschwülste konnte ich nicht mit den grauenhaften Brandwunden und Verstümmelungen vergleichen, die wir behandeln mussten. Zu allem Unglück fing es gegen Abend aus der dicken schwarzen Wolke zu regnen an. Schwere schwarze Tropfen und wo sie auf Pflanzen fielen, verdorrte alles. Vor Schwäche und Blutverlust sank ich zusammen unter einem Notdach aus alten Prügeln und einer Wolldecke. In diesem Augenblick wurde mir gewiss, dass meine Frau tot war, denn sonst wäre sie gekommen. Es war ja nur ein Weg von einem Kilometer von meinem Haus zur Universität. Und sie war eine Frau von der Art, dass sie auf Händen und Füßen kriechend gekommen wäre, solange noch ein Funken Leben in ihr war, um nach mir zu sehen. Am dritten Tag war das meiste für die toten und verwundeten Studenten getan. Gegen Abend kehrte ich heim. Das Haus war ein Haufen Asche. Ich überschaute alles mit einem Blick. Ein schwarzer Klumpen da, wo die Küche gewesen war. Die verkohlte Leiche meiner Frau. Neben ihren Überresten lag der Rosenkranz, das heißt nur das Kreuz und die geschwärzte Kette. Ich legte die Asche in einen verkohlten Kübel. Sie war noch warm. Mit meinen Armen fasste ich den Behälter, hielt ihn gegen die Brust gepresst und trug sie so zu Grabe. Nach ein paar Tagen errichteten wir für unsere Kranken in einem Dorf nahe bei Nagasaki ein behelfsmäßiges Hospital ein, mit neuem Verbandsmaterial und Medikamenten. Ein paar Schwestern halfen mir und zwei meiner Studenten, die es überlebt hatten. Was ist mit der Frau Ishikawa? Die ganze linke Körperhälfte. Ich habe den Verband gewechselt. Gut. Und wie geht es ihr? Sie sagte, sie fühle sich so schwindelig. Aber erst seit heute Morgen. Und die Bombe war doch schon vor einer Woche. Ob sie von dem Gas eingeatmet hat? Es ist kein Gas. Nur schön ruhig liegen bleiben, dann wird es schon wieder besser. Kommen Sie. Herr Professor? Ja, bitte. Herr Professor, was fehlt der Frau wirklich? Warum fragen Sie so... So sonderbar. Weil mir ganz genauso seltsam zumute ist. Und Kollege Kozai hat heute Morgen über gleiche Beschwerden geklagt. Der ganze Körper so schwer. Und Kopfschmerzen und wie seekrank. Er musste sich legen. Erbrochen hat er auch. Sehen wir nachher einmal nach Kozai. Herr Professor. Ja? Ach, Verzeihung. Herr Professor, sehen Sie die Haare? Sie fallen mir büschelweise aus. Wie ich mich heute Morgen kennen wollte... Nehmen Sie es nicht so tragisch, Schwester Hisame. Sie werden schon wieder nachwachsen. Noch etwas? Dr. Sie hat vorhin sein Blutbild kontrolliert. Die Zahl der weißen Blutkörperchen ist auf die Hälfte des Normalen gesunken. Das ist sehr bedenklich, Schwester. Wir werden dagegen etwas unternehmen. Ich werde gleich nach Dr. Sie sehen. Danke, Herr Professor. Kollege Nagai. Kollege Katsura. Sie leben? Ich denke, Ihre... Sie meinen meine Klinik? Die ist vom Erdboden verschwunden. Nur noch Staub. Und sie sind alle tot. Und wieso? Ich war auf einer Dienstreise. Wir beide sollten offenbar der Welt und der Wissenschaft erhalten bleiben. Und deshalb habe ich ein ernstes Wort mit Ihnen zu reden, Nagai. An einem ruhigen Ort. Hier gibt es keinen ruhigen Ort. Das Hospital ist überfüllt mit Kranken, Verwundeten und Sterbenden. Wir sind doch hier die Einzigen, die für Sie sorgen können. Leider nicht mehr lange, Kollege Nagai. Ich habe nicht jedes Wort Ihrer Visite eben hören können, aber so viel habe ich mitbekommen. Sie selbst bringen sich an den Rand des Todes. Sie sind hier doch alle schwer krank. Dass ich Ihnen das sagen muss, der Sie selber Arzt sind und Strahlenforscher dazu? Ich bin Arzt und muss helfen. Nein, Nagai, nein. Das dürfen Sie nicht. Sie müssen als Wissenschaftler erhalten bleiben. Das ist viel wichtiger als diese... Als diese was? Es sind doch Menschen, arme, geschundene Kreaturen, denen wir helfen müssen. Wer soll es denn tun, wenn nicht wir? Natürlich wir, aber nicht Sie. Sie gehören in Behandlung, größte Schonung. Sie handeln unverantwortlich, nicht nur gegen sich selbst, auch der Allgemeinheit und der Wissenschaft gegenüber. Wie schön, wenn Sie recht hätten. Nagai, der Krieg ist so gut wie verloren. Es hat keinen Sinn mehr, den Kamikaze-Helden zu spielen für Gott, Kaiser und Reich. Es ist ein sinnloses Opfer. Wir brauchen Sie viel nötiger, wenn es gilt, den Frieden zu gewinnen. Sie haben völlig recht, Herr Kollege. Na also, kommen Sie. Moment.